Das ist der Beginn einer gigantischen Menschheitskatastrophe, die jetzt erst am Anfang ist. Man muss durch Nachdenken dahinter kommen, was ist Geld? Es geht alles ums Geld. Da muss man dahinter kommen, was ist Kredit? Man muss dahinter kommen, was ist Kapital und wie hängt das alles zusammen mit dem, was wir heute als Zusammenbruch eines seit vielen Jahrhunderten halbwegs funktionierenden Systems der gesellschaftlichen Lebensweise vor uns haben. Nobelpreisträger der Wirtschaftswissenschaft sagen, wir wissen nicht, was Geld ist. Das kann stimmen. Das kann aber auch eine Lüge sein. Denn wenn wir das durchschauen, was Geld ist, wäre die Welt schon verändert. Dann würden wir nicht mehr so leben, wie wir leben, und wir würden nicht in diese Katastrophe hineinrutschen. Das Geld ist ein wichtiges Vermittlungsmittel für die Gewinnung unseres Lebens. Es gibt uns auch Freiheitsgrade. Und das ist unverzichtbar, das soll sich nicht ändern. Wir werden in dieser Katastrophe durchschauen, was das Wesen des Geldes ist. Und dann kann sich kein Nobelpreisträger mehr hinstellen und sagen, wir wissen nicht, was Geld ist. Wir wissen es inzwischen. Und weil wir es wissen und dieses gesellschaftliche Verhältnis sehen und wissen, dass da eine vertrauenswürdige Institution sein muss, die den Geldwert garantiert. Also diese Bankenwelt ist eine eigene Welt, die sich von der Realwirtschaft, wo die wirklich Gebrauchsgegenstände hergestellt werden, herauslöst, aber doch irgendwie mit ihnen verflochten ist. Die Realwirtschaft funktioniert auf dem Niveau, das wir heute als selbstverständlich empfinden, nur durch die Vermittlung der Banken. Wir brauchen die Banken. Aber die Banken sind in Privathand. In diesem System steckt also irgendwie ein Widerspruch. Auf der einen Seite, die Banken leben davon und sind nur Banken dadurch, dass Geld, also so ein in diesem Schein symbolisiertes Gesellschaftsverhältnis, immer mehr wird, immer mehr, immer mehr. So viel, dass dann letzten Endes in der sogenannten Sachgüterwelt, in der Realwirtschaft, keine Deckungsmittel mehr vorhanden sind. Und da sind die jüdischen Bankiers auf den Gedanken gekommen, wir verschulden also den Staat. Weil der Staat kann nicht pleite gehen. Wenn der Fürst also einen Kredit beim jüdischen Bankier aufgenommen hat und der jüdische Bankier kommt und sagt, jetzt zahle mal zurück, dann überlegt sich der Fürst, was mache ich? Dann erhöht er das, was er die Abgaben, die Steuern. Oder macht irgendwelche Eroberungen, wo er dann den Gewinn aus diesen Kriegen den jüdischen Bankiers als Rückzahlung der Kredite gibt. Also der Staatskredit ist schon von vornherein auf Betrug aufgebaut, weil was wird passiert? Als Sparer gibt man sein Geld an den Bankier. Der Bankier gibt das Geld nicht in die Realwirtschaft, nur zu einem kleinen Teil, sondern er gibt es als Staatskredit. Dem Staat, der ein fauler Schuldner ist. Und der Staat holt sich dann, um den Kredit an den jüdischen Bankier zurückzahlen zu können, das Geld nochmals von mir als Steuerzahler. Das ist ein Wunder. Die Juden haben das begriffen. Marx hat gesagt, die Staatsschuld ist Moses und die Propheten, also das Höchste. Und das haben die Juden entdeckt. Und so sind sie mächtig geworden, überall, und sind heute die beherrschende Macht. Und jetzt bricht sie aber zusammen, weil dieser innere Widerspruch nur bis zu einem bestimmten Maß beherrscht werden kann. Keiner weiß genau, wann dieses Maß erreicht ist. Aber alle, die sich mit diesen Dingen ernsthaft befassen, das sind nun mal die Bankiers, das ist die Familie Rothschild, die kennt das Spiel, die wissen, das geht nicht ewig gut. Und die haben lange vorausgesehen, dass das sich ereignet, was sich gerade jetzt in diesen Tagen vor unseren Augen ereignet und von dem wir dann auch betroffen sind. Und jetzt müssen wir dieses Spiel durchschauen. Also was den Menschen jetzt zugemutet wird, noch zu schlucken, das ist eine Beleidigung. Eine Beleidigung unseres Menschseins. Man braucht doch nur diese einzige Frage zu stellen. Wie kann ein bankrotter Staat zur Rettung von bankrottgehenden Banken ein Rettungspaket von 700 Milliarden bzw. 500 Milliarden Dollar oder Euro versprechen? Die wissen, was sie tun. Die wissen, dass sie die Menschen kalt lügig betrügen, täuschen. Und wenn wir also jetzt diese historische Erfahrung, einerseits der Nationalsozialismus mit dem Versuch, die Zinsknechtschaft zu überwinden, in Betracht zieht und das, was das überlebende Bankkapital, die haben ja Hitler in Grund und Boden gestampft, in einem Weltkrieg, der seinesgleichen sucht, und das war die Wurzel des Krieges. Hitler musste von den Bankiers zerstört werden, damit die Bankiers als Bankiers überleben. Wir müssen die Revolution machen, den Aufstand ist ganz friedlich, um sie aus der Macht zu bringen und dann das zu ermöglichen, was unter dem Nationalsozialismus schon Realität war, weitgehend, um das weiterzuentwickeln. Das ist die Lösung. Nicht Rothschild, sondern Hitler wird die Zukunft bestimmen. Zwar ist Hitler als Person tot, aber sein Geist ist Zukunft, ist die Lebenssubstanz des deutschen Volkes. Und wir werden zu uns finden in diesem Geiste. Und das wird für die Welt ein Beispiel sein. Und dann werden wir weltweit eine veränderte Art des Miteinanderumgehens haben. Die Gesellschaft wird sich total verändern. Es ist jetzt darüber zu sprechen, was sich vor unseren Augen abspielt, was wir in den Zeitungen täglich lesen. Es ist der Beginn einer gigantischen Menschheitskatastrophe, die jetzt erst am Anfang ist und deswegen noch nicht sich deutlich ausgeprägt hat. Aber sie wird uns alle betreffen, alle erfassen. Und dann ist die Frage, wie kommen wir raus aus dieser Situation? Und wir kommen nur raus, wenn wir nachdenken, nur nachdenken, Schritt für Schritt, um zu begreifen, was vor sich geht. Ohne das begriffen zu haben, befinden wir uns in einer Sackgasse, sehen keinen Ausweg und können dann auch nicht zielgerichtet handeln. Man muss durch Nachdenken dahinter kommen, was ist Geld? Es geht alles ums Geld. Da muss man dahinter kommen, was ist Kredit? Man muss dahinter kommen, was ist Kapital? Und wie hängt das alles zusammen mit dem, was wir heute als Zusammenbruch eines seit vielen Jahrhunderten halbwegs funktionierenden Systems der gesellschaftlichen Lebensweise vor uns haben? Ich habe hier einen Schein mit Saddam Hussein, auf der Vorderseite arabisch, auf der Rückseite 250 Dinare, irakische Dinare, herausgegeben von der Zentralbank des Irak. Ich vermute, das war mal Geld und bin ziemlich sicher, dass man heute dafür überhaupt nichts mehr bekommt. Was also ist Geld? Denn der Schein ist immer noch derselbe, der hat sich überhaupt nicht verändert. Was hat sich verändert und dazu geführt, dass man für diesen Schein, für den man früher Waren bekommen hat auf dem Markt, heute nichts mehr bekommt? Vielleicht nur noch von einem Sammler, der solche Geldscheine sammelt, irgendwie einen Preis für dieses Sammlerstück, aber nicht mehr für das Geld. Nobelpreisträger der Wirtschaftswissenschaft sagen, wir wissen nicht, was Geld ist. Das kann stimmen. Das kann aber auch eine Lüge sein, weil diejenigen, die heute in der Macht sind, üben die Macht des Geldes aus und die haben ein Interesse daran, uns im Unklaren darüber zu lassen, was Geld ist. Denn wenn wir das durchschauen, was Geld ist, wäre die Welt schon verändert. Dann würden wir nicht mehr so leben, wie wir leben und wir würden nicht in diese Katastrophe hineinrutschen oder stürzen. Wenn also dieses Stück Papier, bunt bedruckt, nicht Geld ist, aber doch irgendwas mit Geld zu tun hat, sollten wir zuerst mal die Frage stellen, naja, was hat es denn mit Geld zu tun, dass hier so ein solcher Schein mal gedruckt und dann in Umlauf gesetzt wurde. Ich muss das kurz fassen, weil das ist ein sehr weitläufiges und nicht ganz einfaches Thema. Geld ist ein gesellschaftliches Vertrauensverhältnis. Und ein Geldschein symbolisiert dieses Vertrauensverhältnis, ist also nur ein Symbol. Und das Eigentliche ist das, was durch das Symbol nur dargestellt wird, das aber durchaus ein vom Symbol auch unabhängiges Eigenleben führt. Und im Symbol bestimmte Dinge zur Erscheinung bringt, mit denen wir dann tagtäglich umgehen, völlig bewusstlos, was wir da tun. Es funktioniert und es reicht uns. Aber jetzt in der Krise reicht es eben nicht mehr. Weil wir werden es auch erleben, dass unsere Geldscheine, die wir noch haben und mit denen wir heute noch einkaufen, demnächst nicht mehr geeignet sind, uns vielleicht die Zigarette anzustecken. Nichts mehr wert sind, nur noch Papier, so wie dieser Schein. Das ist das, was auf uns zukommt. Geld, sagte ich, ist ein gesellschaftliches Vertrauensverhältnis. Was sagt das? Wenn ich so einen Schein habe, der noch als Geld fungiert, also noch seine Wirkung erzielt, dann gehe ich zu jemandem und sage hier, ich gebe dir das, dieses Geld, wenn du mir gibst, was du da im Regal hast. Ich brauche ein paar Schuhe. Gib mir ein paar Schuhe und dann kriegst du diesen Schein. Dann kratzt er sich am Kopf und sagt, ja, gut, ich kenne das, ich weiß, damit gehe ich auch um. Du kriegst dafür die Schuhe und ich habe das Geld und ich weiß, und das ist das Entscheidende, wenn ich, der die Schuhe hergestellt hat, aber nur ein paar Schuhe brauchen kann, die anderen stehen im Regal, ich brauche aber Wurst, Käse, ein Jackett, ich weiß, mit diesem Schein kann ich dann gehen und das kriegen, was mir fehlt, zum Beispiel ein Jackett. Was findet denn da statt? Mit diesem Schein, der ich als erster auftrete und diesen Schein in der Hand habe und zum Schuster gehe, habe mit diesem Symbol die Möglichkeit, im Schuster einen Willen wirksam werden zu lassen, den ich brauche, um an die Schuhe zu kommen. Er muss mir freiwillig, ohne vorgehaltene Pistole, die Schuhe, die er in mühsamer Arbeit hergestellt hat, übergeben und mir übereignen. Ich gehe also mit diesem Geld, um diesen Willen im Schuhmacher hervorzurufen. Geld ist also ein Willenserzeugungsinstrument. Und wann erzeugt dieses Stück Papier beim Schuhmacher diesen Willen? Wenn der Schuhmacher darauf vertrauen kann, dass hinter diesem Schein irgendetwas steht, das ihn garantiert, wenn er mit diesem selben Papierstück zum Schneider geht, den Willen des Schneiders von den vielen angefertigten Jacketts ihm eines zu geben, hervorrufen kann. Dieses Vertrauen, diese Garantie, dass er mit diesem Stück Papier wieder Willen erzeugen kann, den er braucht, um seine Bedürfnisse zu befriedigen, das ist Geld. Und dann ist die Frage, was oder wer gibt denn diese Garantie, dass dieses Stück Papier in dieser Weise Willen erzeugt, den ich brauche für mein Überleben. Denn das Ziel aller Entwicklung ist die Freiheit. Der freie Wille muss mir die Schuhe geben, der freie Wille muss dem Schuhmacher das Jackett geben. Es geht nicht, jemanden zu berauben, der würde dann keine Schuhe mehr machen, ich kann mir dann dieses Paar Schuhe nehmen, dann ist es aber auch vorbei. Der Schuster wird dann keine Schuhe mehr machen, wenn er weiß, der Nächste kommt und raubt ihm dann die wiederhergestellten Schuhe. Also auf Raub kann man eine Gesellschaft, ein Zusammenleben nicht gründen. Man muss es auf den freien Willen gründen. Und das ist das Geld. Das Geld erzeugt freien Willen in der Person, die dieses Symbol benötigt, um ihrerseits in die Lage versetzt zu werden, bei einem anderen einen freien Willen zur Hergabe eines Bedarfsgegenstandes zu erzeugen. Und Sie können es probieren. Sie können sich hinsetzen und ein Stück Papier bunt bemalen und dann ein Bild von Saddam Hussein draufmalen und dann meinen, es sei Geld, Sie werden dafür keinen Willen bekommen, den Sie brauchen. Es muss also diese dritte Instanz irgendwie irgendwo da sein, die diesem Stück Papier eine besondere Bedeutung gibt, nämlich die Eigenschaft, Willen erzeugen zu können, eine sogenannte Garantiemacht. Wer hat diese Garantiemacht? Ich habe sie nicht und ich bin sicher, Sie haben sie auch nicht. Wer also hat diese Macht? Und das hat sich im Laufe der Geschichte gezeigt. Das hat man sich nicht einfallen lassen, das war kein Plan, das hat sich einfach so ergeben. Diese Macht haben in erster Linie Menschen gehabt, die in der Gesellschaft, die auf Eigentum gegründet ist, Privateigentum, als Reiche gelten, die in ihrer Umgebung als Reiche geschätzt, geachtet, aber auch vielleicht gehasst werden, die eben, weil sie reich sind, für gut gehalten werden, eine solche Garantie dann auch einzulösen. Das heißt, diese Garantiemacht, das ist das Dritte in diesem Vertrauensverhältnis, ist die Stelle, die letzten Endes verspricht, was immer passiert, gegen ein solches Stück Papier ein bestimmtes Quantum von Bedarfsgegenständen, wir nennen das jetzt auf dem Markt Waren, herzugeben. Und nur mit dieser Gewissheit, dass ich jederzeit zu dieser Garantiemacht gehen kann und mir dort einen Korb voll Brot und voll Gemüse und voll allerlei anderen Gebrauchsgegenständen geben lassen kann. Und er verspricht, das auch so zu tun. Nur dann funktioniert das mit diesem Stück Papier. Und ich habe gesagt, durch Erfahrung klug geworden, waren in der menschlichen Gesellschaft die Reichen diejenigen, die als Garantiegeber, als Garantiemacht anerkannt waren. Und das geht so lange gut, bis diese Reichen zu viel Garantien ausgeben. Und sie dann letzten Endes nicht mehr in der Lage sind, ihr Versprechen, ein ganz bestimmtes Quantum an Bedarfsgütern herzugeben, nicht mehr erfüllen können. Das ist dann der Bankrott. Das passiert in der Geschichte ständig. Es hat sich dann eben ergeben, und das wäre eine lange Geschichte, die man erzählen müsste, dass ganz bestimmte Institutionen diese Garantiemacht wurden. Das waren dann nicht mehr einzelne Personen. Der reiche Bauer wurde dann verdrängt durch das, was wir heute als Bankier nennen, Banker. Und es waren in der geschichtlichen Entwicklung überwiegend Juden. Die haben sich darauf verstanden, diese Garantiemacht zu werden und zu sein und zu bleiben bis in unsere Tage. Sie verstehen sich auf das Geld. Sie wissen nicht, was Geld ist. Sie dachten immer, das Geld ist in einer Eigenschaft dieses Metalls, das wir Gold nennen. Das kann man also über die Grenzen tragen, überall, wo man ist. Und man hat dieses Stück Metall bei sich, kann man dafür was bekommen. Und da hat man gesagt, das ist also ein Zauber dieses Materials. Inzwischen haben wir herausbekommen, das hat mit dem Material überhaupt nichts zu tun. Und das haben sich die diese Erfahrung gemacht haben, die Banker, die Juden, zunutze gemacht. Die haben immer Papier ausgestellt, Wechsel oder Inhaberschuldverschreibung, wie man es immer nennt, juristisch. Das ist hier gleichgültig. Aber eine Garantie gegeben. Und haben gesagt, hier, nimm das Stück Papier, dann kannst du damit nach Amerika gehen. Und du legst es dann einem Stammesgenossen von mir vor, mit dem ich Geschäftsverkehr habe. Und der gibt dir für dieses Stück Papier vielleicht anderes Papier, was in Amerika gültig ist. Oder gibt dir irgendwelche Waren. Jedenfalls, der Mann ist mein Vertrauenskompagnon, der weiß, dass er von mir alles zurückbekommt, was er jetzt für mich in Amerika an dich auslegt. Und da die Juden überall sind und überall ihre Glaubensgenossen hatten und diese Technik des Austausches bestens beherrscht haben, sie haben sie nicht erfunden, aber sie haben sie dann tatsächlich zur Vollendung entwickelt, kam es dazu, dass überall die Juden dieses Bankgeschäft mit dem Vertrauen, mit diesen Symbolen betrieben haben. Und jetzt kommen wir dazu, was ist Kapital? Geld ist ja noch kein Kapital. Ich gebe hier den Schein hin, kriege was zurück, esse das auf und es ist erledigt. Kapital ist dann vorhanden, wenn so ein Stück Papier als Geld die Eigenschaft entwickelt, aus sich heraus mehr Geld zu machen. Ich habe also heute einen Schein, gebe den hin und der das nimmt, macht damit irgendwas. Und ich gehe dann nach einer gewissen Zeit, nach einem Jahr zu ihm und sage, jetzt gib mir bitte diesen Schein zurück und dann aber auch noch einen zweiten dazu als Prämie, als Gegenleistung, als wie auch immer, dafür, dass ich dir das ein Jahr lang gegeben habe, ohne was dafür zu kriegen. Und diese Eigenschaft, die man mit dem Geld dann sehr eng verbinden konnte, die nennen wir Kapital. Das ist also auch wieder nur ein gesellschaftliches Verhältnis, dessen Grundlage dieses Vertrauen ist, dass wir in das Geld setzen als ein gesellschaftliches Verhältnis nicht in das Stück Papier, sondern in den gesellschaftlichen Zustand, der so, wie ich das beschrieben habe, funktioniert und mir die Sicherheit gibt, dass ich jederzeit für so ein Stück Papier etwas bekomme, was ich dringend brauche, um zu überleben. Und diese Eigenschaft, dass ein Schein plötzlich zu zwei Scheinen wird, sich also vermehrt, ohne Arbeit. Man gibt ihn hin, wartet eine Zeit lang und dann kriegt man zwei zurück. Das ist kolossal, das ist eine tolle Erfindung. Da steckt sehr viel dahinter. Karl Marx, ein Jude, der hat das sehr gut durchschaut und hat es auch beschrieben, wie das so angefangen hat, wie es weitergegangen ist und wie das lang allmählich zu einem Gesellschaftssystem geworden ist und was da das eigentlich bewegende Moment ist, aber das spielt im Augenblick keine Rolle. Ich will auf die heutige Situation des zusammenbrechenden Geldsystems hinaus, damit das verstanden wird. Es hat sich also im Laufe der Zeit herausgestellt, dass die Banken das Geld in bestimmter Weise erzeugt haben und monopolisiert haben, also eine ausschließliche Verfügungsmacht über das Geld bekommen haben. Wie? Da bringe ich mal ein Beispiel aus der Gegenwart. Das ist seit 1913 der Fall. Das war ein Staatsstreich, der als solcher gar nicht erkannt wurde, der in Amerika stattgefunden hat. Und die Bevölkerungen, die in Amerika leben, den Banken ausgeliefert haben, also den Juden. Die haben ein Gesetz gemacht, keiner hat es verstanden, nur die Juden haben es verstanden. Ein Gesetz gemacht, das jüdischen, aber auch nicht jüdischen Banken, die sich zur Zentralbank, zur FED, zusammengeschlossen haben, die Befugnis einräumte, Papier zu bedrucken, da drauf zu schreiben Banknote, eine Zahl, und diese Banknoten der amerikanischen Regierung zur Verfügung stellt, gegen Ausstellung einer Schuldverschreibung, die die Regierung unterschreibt. Die Regierung verspricht also den jüdischen Banken gegen Übergabe einer großen Anzahl solcher Banknoten, irgendwann mal auch wieder solche Banknoten zurückzuzahlen. Und dieser Schein, den die Regierung unterschrieben hat, ist jetzt für die jüdischen Bankiers die Befugnis nach diesem Gesetz, noch mehr solche Papierzettel zu drucken mit dem Aufdruck Banknote und diese dann den anderen, nicht in diesem engen Konsortium der Federal Reserve Bank, Vereinigten Banken, sondern die Privatbanken, die sich im Lande noch als Banken betätigen, zu geben, damit sie ihrerseits diese Zettel, diese Banknoten, an Handelstreibende, an gewerbliche Unternehmer, die Autos herstellen, die Flugzeuge herstellen, die aber auch ganz einfache Gebrauchsgegenstände herstellen und die immer mit Kredit arbeiten. Jetzt kommt der Kredit. Was ist Kredit? Das kann man sich so vorstellen, dass in der ursprünglichen Entstehungsphase dieser Eigentumsgesellschaft der Grund und Boden das Entscheidende war. Der wurde vorher gemeinsam genutzt. Das war der sogenannte Urkommunismus, den Friedrich Engels oder auch Karl Marx beschrieben haben und andere auch. Und dann hat die Menschheit irgendwann, irgendwo angefangen, diesen Grund und Boden, auf dem sie lebten und der ihnen alles gab, was sie brauchten zum Leben, aufzuteilen in bestimmte Stücke und diese Stücke als Privateigentum einer Familie für eine bestimmte Zeit zuzuweisen. Und die sollte dann damit wirtschaften, sich selbst ernähren, nach Möglichkeit noch etwas haben, was sie dann abgibt für Leute, die übergeordnete Funktionen ausüben, die insbesondere das Kriegshandwerk erlernen, um diese Gemeinschaft, die auf dem Boden siedelte und wertvolle Sachen produziert hat, zu schützen gegen Räuber. Die Soldaten, die sich dann, also die Krieger, nicht Soldaten, die Krieger müssen sich besonders trainieren, um die Waffen gut führen zu können und wirklich erfolgreich verteidigen zu können. Da können sie nicht den ganzen Tag auf dem Acker sein und den bestellen. Da müssen sie das Kriegshandwerk nicht erlernen oder wieder verlernen. Die muss man also ernähren, ohne dass sie ihrerseits den Acker bearbeiten. Das war die erste Form der Arbeitsteilung. Und man ist also in diese neue Form der Gesellschaft übergegangen, die letztendlich endes mehr oder weniger auf der ganzen Welt sich ausgebreitet hat, weil sie sehr erfolgreich ist. Damit wurden also die Bodenstücke an private Familien übergeben, sagt, nun macht, seht zu, wie ihr damit klarkommt. Und das wurde verlost. Und da gibt es sehr unterschiedliche Qualitäten. Der eine Boden ist sehr fruchtbar, der andere ist ein Ödland, da kann man gar nichts mitmachen. Und wer das Pech hatte, so ein Stück Ödland zu bekommen, der konnte sich davon nicht ernähren. Was macht er? Verhungern? Wollte er nicht. Also er hat sich überlegt, was kann ich machen? Und dann ist er darauf gekommen und hat gesagt, der Bauer da, der baut auf seinem Acker Kartoffeln und die will er dann irgendwo hinschaffen, damit er die verkaufen kann oder austauschen kann auf dem Markt. Der braucht also jemanden, der ihm die Kartoffeln fährt. Die Kartoffeln im Sack auf der Schulter zu haben, das macht sich nicht gut. Ich brauche also ein Fuhrwerk, ein Fahrzeug, ein Pferd, das dieses Fahrzeug zieht. Und dann kann ich dem Bauern die Kartoffeln auf den Markt schaffen und dann kann der, während ich die Kartoffeln auf den Markt bringe und dort aufpasse, dass da alles passiert und sich die ordnungsgemäß austauschen kann, kann der weiter auf seinem Acker arbeiten. Das wird dem Bauer schon was wert sein, der gibt mir dafür was von seiner Ernte. Aber wie komme ich zu meinem Fuhrwerk? Wie komme ich dazu, ein Pferd zu haben, das dieses Fuhrwerk zieht? Dann fällt mir ein, ach, da ist ja ein reicher Bauer. Den werde ich mal fragen, ob er mir dieses Fuhrwerk gibt oder mir einen Zettel ausschreibt, dass ich dann bei dem, der diese Fuhrwerke herstellt, dafür eins bekomme. Da kommt also wieder diese Garantiemacht des reichen Bauern. Und in der Tat, ich überzeuge diesen reichen Bauern und er schreibt mir so einen Schein und ich gehe und kriege das Fuhrwerk und ich kriege auch das Pferd und jetzt fange ich an, die Kartoffeln zu transportieren und der Bauer gibt mir dann seinerseits von seiner Ernte etwas, das kann ich wieder tauschen in anderes. Und so entsteht allmählich ein Marktgeschehen, wo Kredit eine Rolle spielt. Diejenigen, die Pech hatten bei der Verteilung des Bodens, der eigentliche Reichtum ist, die weichen aus und bieten eine Dienstleistung an. Und um das machen zu können, gehen sie zu einem Reichen, der ihnen Kredit verschafft. Der ihnen also zunächst mal ein Fuhrwerk verschafft, damit sie anfangen können, sinnvoll für die Gemeinschaft und für sich selbst zu arbeiten. So entsteht also Kredit und das entwickelt sich weiter. Und wir wissen heute, alle mehr oder weniger Erwerbstätigen, die selbstständig sind, arbeiten mit irgendeinem Bankkredit. Überall sind Banken mit dabei. Und die Bedeutung der Banken für die moderne Gesellschaft ist überwältigend. Sie ist notwendig. Die Bank ist eine notwendige Instanz im gesellschaftlichen Prozess der Gewinnung unseres Lebens. Aber was hat die Bank? Die Bank hat nur Geld. Die hat keinen Acker, die hat kein Fuhrwerk, sie hat nur dieses Papier oder noch anders, das ist jetzt der Fortschritt, irgendwelche Gedächtnisspuren in einem Computer. Ein Konto wird vermerkt, dass da irgendwo was ist, symbolisiert auch wiederum wie ein Geldschein dieses Vertrauensverhältnis, das garantiert wird und dadurch nur Vertrauensverhältnis sein kann, dass jemand dafür einsteht, dass für diese Symbole, ob das jetzt Papier ist oder elektronische Konten, man was bekommt und nicht leer ausgeht, nicht den Mund wischen und sagt, das war's, hier Saddam Hussein, sieht zwar Schmuck aus, noch jung, aber ich krieg nichts dafür. Diese Banken haben, wie gesagt, nur Geld. Aber nur Geld zu haben, ist für die Bank auch völlig uninteressant. Die Bank will mehr Geld machen. Sie will jedes Jahr in ihrer Bilanz lesen, dass sie ihr Kapital, ursprünglich eine bestimmte Summe Geldes, verdoppelt oder verdreifacht. Und das macht ihr so viel Spaß, dass sie sich diesem Geschäft voll und ganz widmet. Die Bank ist natürlich immer der Bankier, die Person, die dahinter steht, der Chef. Und in diesem Sinne entsteht in der Gesellschaft neben dem produzierenden Kapital, das fängt an mit dem Boden, das geht dann weiter mit dem Handwerksbetrieb und dann über die Fabrik und dann über die Konzerne, die wirkliche Güter, die man auch gebrauchen kann, die man anfassen kann, herstellt. Das ist die Sachgüterwelt. Und die wird gefördert, in wesentlichen Bereichen überhaupt erst ermöglicht, durch diese Bankinstitute, die mit dem Geld umgehen, die Kredite geben, damit also das Pferdefuhrwerk da ist und dann der Bauer seine Kartoffeln transportiert bekommt. Und diese Bank, die gibt Geld und kriegt Geld zurück, nicht nur das, was sie gegeben hat, sondern mehr, das ist dann der Zins, und es ist wieder nur Geld. Und so ereignet sich, dass die Bank immer mehr Geld hat, ganz automatisch. Einzelne Banken gehen pleite, aber die Bank als gesamtgesellschaftliche Institution geht nicht pleite. weil sie notwendig ist. Aber sie hat in sich einen Widerspruch. Sie häuft Geld an, immer mehr Geld und noch mehr Geld. Riesige Summen. Und plötzlich stellt man fest, dass so viel Geld da ist, da ist die vorhandene Warenmenge gar nicht mehr geeignet, mir für das Geld, was ich habe, einen Gegenwert zu geben. Ich kann also sagen, jetzt alle haben ein bestimmtes Quantum Geldschein in der Tasche oder auf dem Konto, holt es runter und geht mal und versucht dafür was zu kaufen. Und wenn das alle machen würden, dann würden sie feststellen, sie kriegen gar nichts mehr dafür. Weil es ist zu viel Geld da und zu wenig Waren. In diesem System steckt also irgendwie ein Widerspruch. Auf der einen Seite die Banken leben davon und sind nur Banken dadurch, dass Geld, also so ein in diesem Schein symbolisiertes Gesellschaftsverhältnis, immer mehr wird, immer mehr, immer mehr. So viel, dass dann letzten Endes in der sogenannten Sachgüterwelt, in der Realwirtschaft, keine Deckungsmittel mehr vorhanden sind. Nun wollen die aber das Spiel weitermachen. Denn es ist sehr angenehm, Bankier zu sein und ohne Arbeit immer reicher zu werden. Die Arbeit machen natürlich Angestellte, die kriegen ihr Gehalt, aber der eigentliche Bankier, der die große Geldmenge besitzt, der braucht nicht mehr zu arbeiten. Dem fliegen also die gebratenen Tauben in den Mund. Der macht zwar Geschäfte und intrigiert und macht Politik, aber er arbeitet nicht mehr in der Schaffung von Werten, die man dann auch gebrauchen kann. Er ist notwendig, aber er ist auch eine lästige Erscheinung, deswegen werden die auch meistens gehasst. Wer kriegt denn schon ohne zu arbeiten Geld? Das sind merkwürdige Typen, die mag man eigentlich gar nicht. Man soll ehrlich arbeiten, das schaffen, was man selbst braucht und im Austausch eben daraus das machen, was man braucht. Das ist das Prinzip, aber der Banker, der spielt da irgendwie quer, der macht da irgendwie Dinge, die sind ganz geheimnisvoll und der wird unglaublich reich. Alle Sachwertbesitzer, die haben eine gewisse Macht, aber die ist begrenzt. Aber die Macht des Geldes, die Macht des Bankers ist tendenziell unbegrenzt. Wird immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und das ist der Zustand, in dem wir sind. Im Laufe der Zeit, wo das funktionierte, was ich gerade beschrieben habe, ist so viel Geldkapital entstanden. In einem System von Banken, und das sind nicht viele Banken, es ist eine Bank, die natürlich sich differenziert. Ein Punkt sind unendlich viele Punkte. Das ist, wie gesagt, die Hegelische Logik, die das sagt. Ein Kapital ist eine unendliche Vielzahl von Einzelkapitalien, aber sie arbeiten alle nach diesem Prinzip. Und ein einzelner Kapitalist, der sich nicht nach den Regeln, die Karl Marx als das Lebensgesetz des Kapitals gezeigt hat, arbeiten und sich verhalten, die hören auf, Kapitalisten zu sein. Die verlieren den Betrieb, sie gehen pleite. Sie scheiden also aus dem Kapital oder Kapitalistsein aus und sind dann vielleicht Hartz-IV-Empfänger oder erschießen sich. Wie gesagt, sie spielen dann keine gesellschaftliche Rolle mehr. Um Kapitalist zu sein, muss man sich in bestimmter Weise nach den Gesetzen des Kapitals verhalten. Und tut man es nicht, will man also ein guter Mensch sein, seinen Arbeitern viel Lohn zuwenden, dann ist man pleite. Kein Kapitalist mehr, dann muss man sich hinten anstellen. Dann kann man nicht mehr als Arbeiter gehen, denn man hat ja nichts gelernt. Also diese Bankenwelt ist eine eigene Welt, die sich von der Realwirtschaft, wo die wirklich Gebrauchsgegenstände hergestellt werden, herauslöst, aber doch irgendwie mit ihnen verflochten ist. Die Realwirtschaft funktioniert auf dem Niveau, das wir heute als selbstverständlich empfinden, nur durch die Vermittlung der Banken. Man kann die Banken also nicht irgendwie wegnehmen und sagen, wir wollen ja nur das Realvermögen, denn das ist ja das, was uns ernährt. Wir brauchen die Banken. Aber die Banken sind in Privathand. Und der Bankier schlechthin in der Welt ist es Rothschild. Es gibt andere Bankiers, es gibt Konkurrenten, aber Rothschild ist der Größte, Rothschild ist der Mächtigste und der Unbekannteste von allen. Rothschild wirkt im Hintergrund und lässt die Puppen an seinen Fäden tanzen. Er hat viele Treuhänder, denen überlässt er den Betrieb von Banken, die gar nicht mal den Namen Rothschild haben. Den gibt er auch Industriekomplexe, die er inzwischen zusammengeramscht hat, und überlässt ihnen damit zu wirtschaften. Aber er passt auf, dass alles nach seinem Willen geht, nach seinem Gusto. Da gibt es Reibung, da gibt es Widerstände sicher, aber er wird sich letzten Endes immer durchsetzen, denn er ist der Größte Geld, nicht Eigentümer. Der Größte, der über Geldmassen verfügt, der verfügt ja auch über das Geld der Sparer. Das ist nicht sein Geld. Das nimmt er mit dem Versprechen, dem, der ihm das Geld als Spareinlage gibt, dann dafür auch Zinsen zu zahlen. Und wenn er will, kann er ihm das auch, zahlt es ihm wieder zurück. So sagt er. Aber er weiß ganz genau, dass er die Leute betrügt. Darauf komme ich noch. Rothschild, das ist also der mächtigste unter den Bankiers. Und alle anderen müssen sich irgendwie nach Rothschild richten, denn wenn sie querspielen und nicht mehr mitmachen, dann macht er sie lautlos fertig. Er lässt sie pleite gehen, das merken die gar nicht, dass er dahinter steckt. Da gibt es viele Techniken. Alles wirtschaftliche Mechanismen, die eben Rothschild als dieses Hirn, das ganze Familienclan, sind nicht nur einer, für sich einsetzt, um eben sicherzustellen, dass sie in der Bankenwelt die Nummer eins sind und bleiben. Das war mir eine Nebenbemerkung. Ich komme zurück auf die Bankenwelt. Da hat sich also im Laufe der Zeit eine irrsinnige, für uns gar nicht mehr nachvollziehbare Summe von illusionären Geldeinheiten gebildet. Weil Geld ist ja nur dann Geld, wenn man dafür wirklich den Gegenwert, von dem man meint, dass er real ist, bekommt im Austausch auf dem Markt für reale Güter. Aber inzwischen haben wir so viel Geld und Geldtitel oder wie auch immer, die gar nicht mehr eingelöst werden könnten durch die Realwirtschaft. Da sagt man, ja, die gehen ja, die heben das auf und irgendwie spätere Generationen, die schaffen dann die Güter für dieses Geld da. Natürlich nicht, weil es geht ja immer weiter, dieses Anhäufen von Geld über diesen Zins- und Zinseszinsmechanismus, dass auch die künftigen Generationen gar nicht mehr das schaffen können, was als illusionärer Anspruch an die Realwirtschaft in solchen Geldsymbolen verkörpert ist. Und irgendwann geht dieses System zugrunde, weil dieser innere Widerspruch nur bis zu einem bestimmten Maß beherrscht werden kann. Keiner weiß genau, wann dieses Maß erreicht ist. Aber alle, die sich mit diesen Dingen ernsthaft befassen, das sind nun mal die Bankiers, das ist die Familie Rothschild, die kennt das Spiel, die wissen, das geht nicht ewig gut. Und die haben lange vorausgesehen, dass das sich ereignet, was sich gerade jetzt in diesen Tagen vor unseren Augen ereignet und von dem wir dann auch betroffen sind. Ein Beispiel, dass sie es wissen. Der Mitinhaber der Rothschild Bank in Zürich, Ferdinand Lips, der ist dann später ausgeschieden, hat sich selbstständig gemacht. Ein Rothschild-Mann hat ein Buch geschrieben, Die Goldverschwörung. Das ist 10 oder 15 Jahre her. Und da propagiert er die Sanierung der in die Katastrophe abstürzenden Gesellschaft durch die Wiedereinführung des Goldstandards. Ich komme noch darauf, was das bedeutet. Aber der hat sich also, wie gesagt, vorgenommen, in einem Buch die Menschheit davon zu informieren, dass dieser Mechanismus des Bankkapitals ein tödlicher Mechanismus ist. Und er sagt, es kommt unaufhaltsam ein Zusammenbruch, der alles, was bisher war an Katastrophen, wirtschaftlicher Katastrophen, wirtschaftliche Katastrophen, Kriegskatastrophen, ausnehmen wie ein kleiner Blechschaden. Und dieser Zusammenbruch ist das, was jetzt sich ereignet. Den hat er damals schon vor 10 Jahren in diesem Buch, Goldverschwörung, vorausgesagt, weil er weiß, dass dieser Mechanismus dahin führen muss und es keinen Weg daran vorbei gibt. Diese Bankiers, dieses System der Banken, verkörpert illusionären Reichtum, Geldreichtum, der in sich den Trieb hat, sich von Jahr zu Jahr zu vergrößern. Wenn ich heute 100 Mark für 3% Zinsen, das ist also ein normaler Zinssatz, wenn man alle Kosten abzieht, anlege, so heißt das, dann kriege ich eben nach einem Jahr 103 Mark. Und dann lege ich nach Ablauf dieses Jahres 102 Mark. Eine Mark, die verzehre ich, da mache ich mir ein schönes Leben. 102 Mark lege ich wieder an. Und da kriege ich dann im nächsten Jahr eben nicht nur 103 Mark, sondern ich kriege von 102 3%, das ist also etwas mehr. Und das ist eine Verlaufskurve, jeder Mathematiker weiß, was da los ist. Die fängt ganz flach an und erreicht dann irgendwann einen Punkt. Und von diesem Punkt an geht es steil nach oben. Das ist eine sogenannte Exponentialkurve. Und da gibt es kein Halten. Und dann weiß man, das kann nicht sein. Das kann nicht also ins Unendliche gehen. Und da muss irgendwo ein Prozess stattfinden, wo dieser Trend gebrochen wird. Und dann fängt man wieder von vorne an, fällt auf die Nase und dann geht es wieder los. Das ist durch die Jahrhunderte x-mal passiert. Aber jetzt haben wir eine globale Wirtschaft. Jetzt passiert das gleichzeitig überall. Und deshalb ist dieser Zusammenbruch so wuchtig. Und ein Wiedererstehen aus der Katastrophe ist nur denkbar, dass wir eben in der modernen Weise weiterleben, das Geld nicht abschaffen, was man ja in Kambodscha versucht hat, mit vielen, vielen hunderttausend Toten. Das kann es nicht sein. Das Geld ist ein wichtiges Vermittlungsmittel für die Gewinnung unseres Lebens. Gibt uns auch Freiheitsgrade. Wir kriegen nicht zugeteilt, welche Jackett wir anzuziehen haben, welche Schuhe wir, sondern wir können es aussuchen, nach der Maßgabe dessen, was wir als Kaufkraft in der Tasche haben. Das ist unverzichtbar, das soll sich nicht ändern. Aber wie entsteht aus dieser Katastrophe jetzt wieder eine tragfähige Wirtschaftsweise? Wem kann man jetzt noch vertrauen? Wir werden in dieser Katastrophe durchschauen, was das Wesen des Geldes ist. Und dann kann sich kein Nobelpreisträger mehr hinstellen und sagen, wir wissen nicht, was Geld ist. Wir wissen es inzwischen. Und weil wir es wissen und dieses gesellschaftliche Verhältnis sehen und wissen, dass da eine vertrauenswürdige Institution sein muss, die den Geldwert garantiert, wird man jetzt, wenn man die Währungsordnung neu gestaltet, aus der Katastrophe fragen, wer ist denn jetzt in der Lage, dieses Vertrauen tatsächlich auch zu betätigen und wenn die Garantie in Anspruch genommen wird, er dann auch zahlt oder Werte schafft. Und da haben wir die Erfahrung der Vergangenheit, dieses Banksystem, insbesondere durch Juden, das hat also keine herabsetzende Bedeutung, dieses Wort. Es sind eben mal Juden, die haben dieses Geschäft erlernt und sie beherrschen das. Und da gibt es bestimmte jüdische Eigenheiten, die besonders gut sich eignen, um dieses System am Laufen zu halten. Letzten Endes aber haben sie nur noch mit Betrug das System aufrechterhalten können. Das hätte schon längst überwunden werden müssen. Die Deutschen haben den Versuch gemacht mit Adolf Hitler. Die nationalsozialistische Revolution stand ja unter der Losung Brecht die Zinsknechtschaft. Die hatten erlitten durch die Katastrophe des Ersten Weltkrieges mit den Wirtschaftskrisen, die sich daran anschlossen, dass es das Bankkapital ist, das raffende Kapital, wie sie das nannten, und dahinter stehen immer jüdische Bankiers, die Völker aussaugten. Bis zu einem Grad, dass sie nicht mehr leben konnten. Sie sind rachitisch geworden, sie sind schwindsüchtig geworden, sie waren nicht mehr gesunde Menschen und sind einfach auch gestorben an Hunger. Und da musste eine Wendung kommen. Und die kam mit der nationalsozialistischen Revolution, der eine Revolution gegen einen Aufstand gegen die jüdischen Bankiers war, gegen die Zinsknechtschaft. Und wenn wir also jetzt diese historische Erfahrung einerseits der Nationalsozialismus mit dem Versuch, die Zinsknechtschaft zu überwinden, in Betracht zieht und das, was das überlebende Bankkapital, die haben ja Hitler in Grund und Boden gestampft, in einem Weltkrieg, der seinesgleichen sucht und das war die Wurzel des Krieges. Hitler musste von den Bankiers zerstört werden, damit die Bankiers als Bankiers überleben. Aber ihr Sieg ist jetzt für diese Bankiers tödlich geworden. Sie haben mit der Niederringung des Nationalsozialismus, des Deutschen Reiches, die Bedingungen geschaffen, um grenzenlos ihr Prinzip des Bankkapitals zu verwirklichen. Ich habe schon beschrieben, was dieses Prinzip ist. Aus diesem Geldsymbol, aus diesem Gesellschaftsverhältnis immer mehr illusionären Geldreichtum zu schaffen. Immer reicher und dadurch auch immer mächtiger zu werden. Was ist das Problem dieses Systems? Ein Problem, das Karl Marx schon erkannt hatte, der seine Untersuchungen über das kapitalistische System bis zu diesem Punkt vorangetrieben hatte, wo er auf die Rolle des Bankkapitals aufmerksam geworden ist, und da bricht es ab. Da kann man sagen, ja gut, der Tod hat ihm den Griffel aus der Hand genommen und er ist nicht mehr dazu gekommen, diese Analyse zu schreiben. Ich kann aber auch sagen, als Jude hat er dieses Thema gemieden. Er wollte das Geheimnis der Bankenherrschaft, des Mammonismus, der Plutokratie nicht restlos enthüllen. Das kann man jetzt hier als offene Frage stehen lassen. Ich weiß nicht, ob das eine oder das andere richtig ist. Ich halte beides aber für möglich. Was Marx nicht mehr untersucht hat, war, wie wirkte sich denn weiterhin aus, wenn das Bankkapital diese eigene Bedeutung hat, dass es dann letzten Endes die Bedeutung der Realwirtschaft bei weitem übertrumpft. Ein Riesenvermögen und damit private Macht. Ich sage, das Vermögen ist weitgehend illusionär. Man kann das Geld nicht nehmen und auf einen Schlag dafür Waren eintauschen. Da würde sich herausstellen, so viel Waren gibt es gar nicht. Aber es gab die Illusion, ich könnte es ja einlösen. Und diese Illusion wird aufrechterhalten, dass man beliebig zur Bank geht, sein Geld abhebt und dafür was kauft. Aber das machen immer nur wenige. Und die Erfahrung ist, und die ist gut gegründet, dass es nicht alle auf einmal machen. Es sei denn, es bricht die Panik aus. Und das ist das, was jetzt kommt in den nächsten Tagen, wenn wir sie haben. Sie gehen immer nur einige zur Bank, lösen das ein, holen das Geld ab von der Bank, vom Konto und gehen in den Bäckerladen und kaufen Schiffe, dann kriegen sie doch was. Wenn das alle auf einmal machen, kriegt keiner mehr was. Bricht alles zusammen. Und diese Anhäufung von illusionärem Reichtum darf als eine widersprüchliche Entwicklung, ich sage nicht Fehlentwicklung, nicht ins Bewusstsein treten. Die jüdischen Bankiers haben sich also überlegt, wenn wir in der Realwirtschaft gar nicht mehr so viel investieren können, so viel Kredit verlangen die gar nicht, so viele Fabriken kann man gar nicht auf die Beine stellen, so viele Waren kann man gar nicht über den Markt absetzen, zumal ja eben das kapitalistische Geschehen ist, die Kaufkraft der breiten Masse möglichst gering zu halten, möglichst wenig an Lohn zu zahlen an die Arbeiter, also deren Kaufkraft klein zu halten, auf der anderen Seite aber mit ihrer Arbeitskraft immer mehr Waren zu produzieren, aber für die gibt es dann keine zahlungskräftigen Kunden. Was macht man? Und das hat dann Marx schon herausgefunden. Wenn also der Bankier für diese ungeheure Menge von illusionärem Geldreichtum in der Realwirtschaft keine Beschäftigungsmöglichkeit mehr findet, keine Schuldner mehr findet, von denen er sicher sein kann, die machen mit dem Geld was und kriegen dafür das Geld auch wieder zurück und zahlen dann an mich den Kredit zurück. Das muss man sich mal klar machen. Das Wesen des Kredits ist ja, einer, der ein Geldvermögen hat, der Bankier, braucht einen Schuldner, von dem er sicher sein kann, wenn er ihm Geld gibt, nach einer gewissen Zeit das Geld auch zurückgezahlt bekommt und Zinsen drauf. Und davon, von dieser Sorte gibt es gar nicht so viel und immer weniger. Aber das Geldvermögen, was auf diese Weise Anlage sucht, einen Schuldner, einen zahlungsfähigen Schuldner sucht, wird immer größer. Und da sind die jüdischen Bankiers auf den Gedanken gekommen, wir verführen die Fürsten, unser Geld zu nehmen und dafür Kriege zu führen, ihre Mätressen mit Schmuck zu behängen, also Luxus zu treiben. Wir verschulden also den Staat, weil der Staat kann nicht pleite gehen. Wenn der Fürst also einen Kredit beim jüdischen Bankier aufgenommen hat und der jüdische Bankier kommt und sagt, jetzt zahle mal zurück, dann überlegt sich der Fürst, was mache ich? Dann erhöht er das, was er die Abgaben, die Steuern, oder macht irgendwelche Eroberungen, wo er dann den Gewinn aus diesen Kriegen den jüdischen Bankiers als Rückzahlung der Kredite gibt. Das heißt, dieser Widerspruch, der im Geldkapital wirkt, im wahrsten Sinne des Wortes, eine Welt bewirkt, wird für eine Weile erträglich gestaltet, indem jetzt die Bankiers an die Staaten gehen, die nicht pleite gehen können, und das Geld den Staaten geben. Der Staat, der baut sich nicht eine Fabrik, produziert keine Waren, die auf dem Markt verkauft und dort das Geld bekommt, was er benötigt, um den Kredit zurückzuzahlen. Der Staat, der Fürst, der verbraucht das, wie jeder andere private Haushalt. Der nimmt das Geld, kauft ein Brot, isst es auf und ist es weg. Und der Fürst, der isst natürlich nicht das Brot, sondern der macht mal Kette und der lässt sich große Gärten anlegen und Schlösser bauen, aber das Geld ist dann eben weg. Und wovon soll er den Kredit zurückzahlen? Also der Staatskredit ist schon von vornherein auf Betrug aufgebaut, weil was wird passiert? Die Bankiers haben die Eigenschaft, dass sie ja nicht nur mit eigenem Geld arbeiten, sondern sie sorgen dafür, dass die Wirtschaft so weit floriert, dass die Leute so viel verdienen, dass sie immer noch ein bisschen was auf die hohe Kante legen können. Es wird das Sparen angeregt. Und dann kommen also Leute, die ein ganz kleines Geldvermögen haben, die gehen jetzt zum reichen Bankier und sagen, ich gebe dir das Geld und du verwaltest das und gibst mir dann dafür aber auch Zinsen und das Geld ist bei dir sicher, denn du bist ja reich. Und wenn ich will, kann ich von dir das Geld ja zurückfordern, also passiert mir gar nichts. Hier hast du also mein Geld. Du gibst mir Zinsen. Dann habe ich bei diesem Bankier ein Konto, das Geld ist weg. Was macht denn der Bankier mit meinem Geld? Der steckt das nicht unter das Kopfkissen. Denn wovon will er die Zinsen an mich zahlen? Er muss dieses Geld nehmen und dieses Geld arbeiten lassen, so wird das gesagt. In der Privatwirtschaft kann er einen Teil unterbringen. Da wird was produziert, da werden Maschinen angeschafft, da werden Werkstoffe, Rohstoffe, Arbeiter zusammengebracht und was rauskommt, ist dann irgendwas Brauchbares, das geht über den Markt und verwandelt sich zurück in Geld. Und dann kann dieser Unternehmer zum Bankier gehen und sagen, hier, guck mal, ich habe also das und das gemacht. Sie müssen ja auch immer ihre Bilanzen vorlegen, damit die Bank sieht, ob der Mann auch wirklich zuverlässig ist. Und hier hast du das Geld zurück. Aber ich möchte jetzt noch eine größere Fabrik bauen. Gib mir gleich wieder das Geld und du weißt, ich bin gut und ich zahle es dir zurück. Dann sagt der Bankier, gut. Aber der Bankier hat sehr, sehr viel mehr Geld. Der hat gar nicht so viele Leute, die in dieser tüchtigen Art und Weise aus dem Geld was Vernünftiges machen. Dann nimmt er also mein erspartes Geld und gibt es nicht mehr an einen ehrlichen Unternehmer, der wirklich korrekt wirtschaftet und dann auch die Rückzahlung leisten kann, sondern er geht zum Staat und sagt, hier hast du Geld. Jetzt kannst du also bei deinem Wahlkampf das und das versprechen, ein Schwimmbad, eine Autobahn oder irgendwas. Die Leute werden dich wählen und das Geld, um sie auf diese Weise zu bestechen, kriegst du von mir und du zahlst mir das ja dann zurück mit Zinsen. Und Zinseszinsen. Und der Staat, diese Politikerkaste, nimmt das Geld, weil er selbst Luxus gerne treibt, weil die Leute bestechen will, dass sie ihn wählen und so weiter. Das ist die Demokratie. Der gibt das Geld aus und hat keine Waren für den Markt produziert. Er kann es nur von der Steuer zurückzahlen. Das, was er seinen Staatsbürgern abnimmt, kann er dann an die Bank abführen. Der Sparer ist also doppelt betrogen, denn der Sparer ist auch gleichzeitig Steuerzahler. Als Sparer gibt er sein Geld an den Bankier. Der Bankier gibt das Geld nicht in die Realwirtschaft, nur zu einem kleinen Teil, sondern er gibt es als Staatskredit dem Staat, der ein fauler Schuldner ist. Und der Staat holt sich dann, um den Kredit an den jüdischen Bankier zurückzahlen zu können, das Geld nochmals von mir als Steuerzahler. Das ist ein Wunder. Die Juden haben das begriffen. Marx hat gesagt, die Staatsschuld ist Moses und die Propheten, also das Höchste. Und das haben die Juden entdeckt. Und so sind sie mächtig geworden überall und sind heute die beherrschende Macht. Und jetzt bricht sie aber zusammen. Und jetzt müssen wir dieses Spiel durchschauen. Ich habe vorhin schon Ferdinand Lips erwähnt mit dem Buch Die Goldverschwörung. Die Rothschilds, das heißt diese ganze Clan von Bankern, mit Rothschild an der Spitze, wissen, dass sie keine Wunder vollbringen können. Dass irgendwann der Tag der Abrechnung kommt, der Zahltag, wie man so schön sagt. Sie sehen das voraus und sagen, das ist aber nicht das Ende für uns, sondern sagen, nein, das ist der Durchgangspunkt für einen neuen Anfang. Für einen neuen Anfang, der uns dann noch mächtiger machen wird, der uns dann wirklich als Weltregierung etablieren wird. Und das haben sie rechtzeitig geplant, wie das dann in ihre Richtung läuft. Sie haben dafür gesorgt, dass weltweit das Gold als Deckung für die ausgegebenen Geldscheine verschwindet. Man hat das Gold, wie man so schön sagt, demonetisiert. Das war ein Zwangsmechanismus. Dahinter steckt die Militärmacht der USA, die hat das überall erzwungen, dass die Golddeckung aufgegeben wird. Und was heißt das? Wenn man das Gold als Deckung für die Währungen, die nationalen Währungen, abschafft, dann geht eine große Nachfrage nach Gold verloren. Das heißt, das Gold wird relativ billig. Und das nutzt Rothschild, um das Gold aufzukaufen. Und das reicht ihm noch nicht. Und Ferdinand Lips beschreibt das wunderbar, wie sie das machen. Er sagt nicht, dass die Juden das Gold geholt haben, sondern er sagt nur, das Gold ist von bestimmten Kräften überall in irgendwelchen Depots verschwunden. Der Bundestagsabgeordnete Hohmann ist in Ungnade gefallen, weil er mal gewagt hat, als in seiner Eigenschaft als Bundestagsabgeordneter eine kleine Anfrage an die Regierung zu richten, wo ist denn das deutsche Gold geblieben? Ist denn das wirklich noch in Fort Knox in den USA, wo man es eingelagert hat, einlagern musste, weil die Amerikaner es erzwungen haben, mit militärischer Gewalt? Ist denn das noch da? Das war für ihn als Politiker das Todesurteil. Man hat nicht jetzt gesagt, du verschwinde jetzt, du bist zu frech geworden, sondern man hat irgendwann auf eine Gelegenheit gewartet, wo man ihn schassen kann. Das war dann seine unglückliche Rede, die er mal in seinem Wahlkreis zu Weihnachten gehalten hat, wo er gesagt hat, also man sollte doch nicht von Tätervolk reden, denn wenn es danach ginge, könnte man ja auch mal fragen, wer sind denn die Täter, die in Sowjetrussland Millionen von Menschen umgebracht haben. Da waren doch auch Juden immer vorneweg. Diese Frage hat er gestellt und das war dann der Vormann, ihn zu beseitigen als Politiker. In Wirklichkeit aber hat er sich missliebig gemacht, weil er nach dem Gold, nach dem Verbleib des Goldes gefragt hat. Was ist passiert? Bestimmte Kreise, da können Sie sicher sein, das ist Rothschild, haben überall Gold gemietet. Sie sind an die Staaten herangetreten und haben gesagt, ihr habt doch da Gold liegen, da kriegt ihr nichts dafür. Keine Zinsen, nichts, das liegt nur da, ist verschlossen und muss dann auch bewacht werden, es kostet was, es muss jedes Jahr gezählt werden, ob es noch da ist. Das ist auch viel zu aufwendig. Und ihr seid doch sowieso schon irgendwie am Hungertuch, seid verschuldet bis zum geht nicht mehr. Wir mieten dieses Gold und geben euch 1% pro Jahr dieses Goldwertes. Aber gebt uns das Gold. Naja, die Regierung, die jeden Pfennig irgendwie doch haben wollen, um ihn dann für irgendwelche Wahlgeschenke auszugeben, haben das Gold rausgerückt gegen 1%. Und wo ist es? Es ist demonetisiert, das ist also nicht mehr als Golddeckung der Währungen da, sondern irgendwo haben bestimmte Kreise, und das kann man sich ausmalen, wer das ist eben dieser Rothschild-Clan, dafür gesorgt, dass das Gold jetzt irgendwo unter ihrer Verfügungsgewalt steht. Und jetzt kommt der Zusammenbruch, und das schreibt der Lips ganz offen, und in diesem Zusammenbruch, da stehen wir dann da und werden eine neue Währung nach einer Währungsreform wiederherstellen, die bombensicher ist, und das ist die goldgedeckte Währung. Und dann kann man sich überlegen, wer hat denn dann die Macht? Doch die, die das Gold haben, um die Wertbeständigkeit dieses gesellschaftlichen Vertrauensverhältnisses als Garantiemacht darzustellen. So stellen Sie sich das vor. Es kommt der Zusammenbruch, Sie haben ihn vorausgesehen. Ich sage nicht, Sie haben ihn bewusst herbeigeführt, weil das System funktioniert so, dass es gar nicht anders geht. Aber Sie haben sich darauf eingestellt, und werden jetzt als die Retter auftreten, weltweit. Und das wird diese eine Weltregierung sein, One World Governance, wie das nennen. Das ist das, was in den Protokollen der Weise von Zion ja als Zielpunkt genannt ist, die jüdische Weltherrschaft. Und das wird eben jetzt der Versuch, die Währungen weltweit wiederherzustellen mit einer Golddeckung, wo dann Rothschild die Garantiemacht ist. Und dann ist das eben die Weltherrschaft des jüdischen Bankkapitals. Und die Politiker, die Nationalpolitiker, die sind dann irgendwelche Hampelmänner, die an den Strippen tanzen, die eben von Rothschilds gezogen werden. Was dann aber entsteht, ist nur die Wiederholung dessen, was wir schon hatten. Das wäre der gleiche Mechanismus, der dann irgendwann wieder einen noch gewaltigeren Katastrophenpunkt erreichen müsste. Und wir würden also ständig dann unter diesem Damoklesschwert leben und wir wissen, es kommt irgendwann und er schlägt uns. Und dagegen steht dann die andere Möglichkeit. Wer kann in dieser Situation, anders als Rothschild, diese Garantiemacht für den Wert des Geldes sein? Denn das Geld muss sein. Und das Geld muss einen beständigen Wert haben, sonst funktioniert es nicht. Wer kann also diese Garantiemacht sein? Und da sind wir nicht dabei, irgendwas Neues zu erfinden, sondern das ist der Weg, den der deutsche Volksgeist schon gefunden hatte mit der nationalsozialistischen Erhebung gegen die Zinsknechtschaft. Und das ist ja das, wo die Welt staunend davor stand, dass aus dieser Krise, aus dieser Hoffnungslosigkeit, in der Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg durch die Wirtschaftskrisen auch versunken war, plötzlich wie Phönix aus der Asche strahlend auferstanden ist, mit gewaltigen Erfolgen, von denen andere nur träumen konnten. Das war der Leitstern für die Zukunft der Menschheit. Da sind diese Hebel umgelegt worden. Da war es eben nicht mehr der private Bankier, nicht mehr Rothschild, der den Wert des deutschen Geldes garantierte, sondern es war die Volksgemeinschaft als solche mit der Volkswirtschaft im Sinne des Gemeinnutzen und nicht der privaten Bereicherung, die das Vertrauen der Menschen gewonnen hat. In kürzester Zeit hatten sie wieder das Vertrauen, dass mit dem deutschen Geld, mit der deutschen Regierung, die nicht mehr die Bereicherung der privaten Mächte besorgte, sondern sich um das Wohl des Gemeinwesens, des deutschen Volkes kümmerte, die war plötzlich in der Lage, alles Vertrauen auf sich zu konzentrieren, und dann wurde die deutsche Reichsmark wieder gerne genommen als Zahlungsmittel, und nicht nur in Deutschland, sondern darüber hinaus auf dem Weltmarkt. Und genau diese Situation erleben wir jetzt wieder. Nachdem der Nationalsozialismus durch die Koalition der liberal-kapitalistischen Mächte im Bündnis mit dem bolschewistischen Russland den Nationalsozialismus als die Vision der Zukunft durch Krieg vernichtet und dann mit dieser Gräuelpropaganda verdunkelt haben, kommt jetzt die Menschheit an den Punkt, dass sie Hitler mit den bloßen Händen ausgraben wird, weil sie jetzt erkennt, dass die Niederschlagung des Nationalsozialismus nur die Bedingung und Voraussetzung war für die gewaltigste Ausraubung der gesamten Menschheit, die es je in der Geschichte gegeben hat, durch dieses räuberische Finanzsystem. Wenn Sie das erkannt haben, und diese Erkenntnis wächst tagtäglich, das sind die Erkenntnisse, die Chavez in Venezuela hat, die Morales in Bolivien hat, die Ortega in Nicaragua hat, die der Iran hat, die auch Russland hat, jetzt unter Putin. Diese Erkenntnis, dass das der Krebsschaden ist und die Wurzel der Katastrophe, die kommt nicht irgendwo vom anderen Stern, sondern die ist hier entstanden, in diesem Bankengeldmechanismus. Da kommt man dann sehr schnell auf den Gedanken, das muss dann eben geändert werden. Ganz leidenschaftslos, ohne großes Gedöns. Es wird viel Opfer geben. Es ist ein entsetzliches Leid, aber das darf uns nicht davon abhalten, ganz nüchtern jetzt nach den nächsten Schritten zu schauen, die wir tun müssen, um aus dieser Situation herauszukommen und zu verhindern, dass es zu einer Wiederholung in einem noch größeren Umfang kommt, um zu verhindern, dass die Juden ihr Ziel erreichen. Die sagen ja Ordo ex Chaos, also aus dem Chaos, meinen sie ihre Ordnung der Geldherrschaft des Mammonismus bewahren und wiederherstellen zu können auf einer höheren Stufenleiter. Und das wird unmöglich gemacht durch die Einsicht in den Widerspruch dieses Mechanismus, in die Katastrophenträchtigkeit dieser Wirtschaftsweise. Und es ist ja nicht nur die Katastrophe, die sich relativ zeitlich eng begrenzt ereignet und dann auch innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums einen Ausweg finden muss, sonst sind die Menschen tot, die werden verhungert. Sondern das System als solches in der Zeit seiner Blüte hat eine so hässliche Blüte hervorgebracht. Die Zerstörung der Geistigkeit des Menschen in dieser Popkultur. Alles das ist die Bedingung der jüdischen Herrschaft, weil wir dürfen nicht geistig in die Lage versetzt werden, diese Herrschaft zu durchschauen als die Herrschaft Satans. Das ist die Herrschaft des Geldes. Und diese zerstörerischen Kräfte, die auch in der Zeit der Blüte dieses Systems wirken auf die Menschen und sie entmenschlichen, entgeisten, das wollen wir überwinden. Und das war auch der Nationalsozialismus, der eben nicht nur eine andere Art des Wirtschaftens ist, sondern eben auch die Bedingungen schafft, dass die Menschen ihre schöpferischen Kräfte in sich entdecken und dann auch den Willen haben, sie in einer Wirklichkeit zu entfalten, die sie wollen, die für sie etwas Positives ist, eine Hinwendung zur Welt bewirkt und nicht eine Abwendung von der Welt in irgendwelche esoterischen Heilserwartungen. Diese Diesseitigkeit Gottes, die im Nationalsozialismus Wirklichkeit war, wird wiederkommen. Diese Niederschlagung der Herrschaft des Geistes und die Entmachtung des privaten Geldherrschers ist eine zwingende Notwendigkeit für das Überleben der Menschheit. Und wir sind jetzt am Anfang einer Situation, die uns diese Lehre einbläuen wird, ob wir das nun wollen oder nicht. Es muss gelernt werden, es muss erkannt werden und dann kann man sich befreien. Vorher nicht. Alles, was jetzt so als Rettungsplan entwickelt wird, hat ja nichts anderes zum Gegenstand, als den totalen Zusammenbruch noch ein bisschen rauszuzögern. Wenn Sie also 700 Milliarden Dollar beschließen, um den Bankenapparat zu stützen, dann muss man erstmal fragen, wo kommt denn dieser Betrag 700 Milliarden her? Die Staaten sind ja schon pleite. Alle großen Staaten müssen heute jedes Jahr neue Kredite aufnehmen, um die Zinsen für die alten Kredite bezahlen zu können. Der Staat ist schon längst pleite. Also stellen Sie sich mal vor, ein Familienvater, der würde um die Zinsen für das Darlehen, was er also als Urlaubsreise irgendwo verjuckelt hat, dadurch aufbringen müssen, dass er einen neuen Kredit aufnimmt, nicht? Dann sagt man doch gleich, na, der ist doch schon pleite, der kriegt doch keinen Pfennig mehr. Nicht? Und die Staaten sind längst in dieser Lage, sind nicht mal mehr in der Lage, aus dem aktiven Steueraufkommen die Zinsen vollständig zu bezahlen und die Rückzahlungen der fälligen Kredite. Sie müssen also, um diesen sogenannten Schuldendienst zu leisten, immer neue Kredite aufnehmen, immer mehr Zinsen auf sich häufen. Und dann sind sie nicht mehr in der Lage, die notwendigen Leistungen, die ein Staat nun mal bringen, Straßenwesen und, zu erbringen. Und der Staat ist schon rein äußerlich sichtbar bankrott. Er sagt es nicht, aber er ist bankrott. Und jetzt stellt sich dieser Staat hin und will den bankrott gehenden Banken 700 Milliarden oder hier in Deutschland sind es bis jetzt, glaube ich, 500 Milliarden Euro, den Banken zur Stützung geben. Ja, woher denn? Er muss doch zur Bank gehen und sich diese 700 Milliarden Dollar leihen. Und er muss hier auch zu den Banken gehen, um die 500 Milliarden Euro zu leihen. Und da ist er wieder bei den pleitegegangenen Banken. Also was den Menschen jetzt zugemutet wird, noch zu schlucken, das ist eine Beleidigung unseres Menschseins. Man braucht doch nur diese einzige Frage zu stellen, wie kann ein bankrotter Staat zur Rettung von bankrott gehenden Banken ein Rettungspaket von 700 Milliarden bzw. 500 Milliarden Dollar oder Euro versprechen. Die wissen, was sie tun. Die wissen, dass sie die Menschen kaltblütig betrügen, täuschen. Sie sind zu Teufelsdienern geworden. Und es wird höchste Zeit, dass man sie als solche erkennt und dann das tut, was man mit Teufelsdienern zu tun hat. Hebe dich hinweg, Satan. Wir müssen sie vertreiben. Wir müssen die Revolution machen, den Aufstand ist ganz friedlich, um sie aus der Macht zu bringen und dann das zu ermöglichen, was unter dem Nationalsozialismus schon Realität war, weitgehend, um das weiterzuentwickeln. Das ist die Lösung. Nicht Rothschild, sondern Hitler wird die Zukunft bestimmen. Zwar ist Hitler als Person tot, aber sein Geist ist Zukunft, ist die Lebenssubstanz des deutschen Volkes und wir werden zu uns finden in diesem Geiste und das wird für die Welt ein Beispiel sein und dann werden wir weltweit eine veränderte Art des Miteinanderumgehens haben. Die Gesellschaft wird sich total verändern, es wird eine neue Eigentumsform geben. Das sind alles keine Konstruktionen, so am grünen Schreibtisch, nicht an einer Tafel aufgezeichnet, sondern in der Realität erprobt. Vieles hat noch nicht gut funktioniert, aber alles in allem war es ein gewaltiger Fortschritt, der sich hier in Mitteleuropa mit dem Machtantritt des Nationalsozialismus ergeben hatte. Einfach unter dem Zwang der Verhältnisse ist Deutschland dazu übergegangen, weil sie keine Deutschland hatte keine Devisen, die sind als Kriegsbeute nach dem Ersten Weltkrieg geraubt worden. Wir hatten keine Goldreserven mehr. Wir mussten also den Welthandel, den Austausch über die Grenzen hinweg, der notwendig ist, ganz anders organisieren. Und da ist man eben darauf gestoßen, dass man den sogenannten Barterhandel, also Tauschhandel, einführt nach dem Prinzip wechselseitigen Nutzens. Nicht mehr wie der Freihandel, der also die Türen der Staaten eintritt und sagt, ihr müsst unsere Waren jetzt nehmen, ob ihr wollt oder nicht. Was zur Folge hat, dass dann die einheimische Industrie mit der englischen Industrie zum Beispiel nicht mehr konkurrenzfähig war und zugrunde ging. Das ist der räuberische Freihandel, der sich also jetzt bis zum Exzess gesteigert hat. Das ist der Niederliegen der Länder in Afrika und Asien, ist eine Folge dieses räuberischen Freihandels Südamerika. Wir werden also jetzt wieder daran anknüpfen, was im Nationalsozialismus erprobt worden war und weiterentwickeln. Und jetzt muss man einfach sehen, dass die Welt sich weiterentwickelt hat, noch mehr in diese Richtung drängt. Karl Marx hat die Mechanismen des Marktes studiert. Ohne es auszusprechen, hat er aber dargestellt, dass der Markt ein gigantisches Informationssystem ist. Über den Markt tritt in Erscheinung ein Bedürfnis und ein Angebot. Und dann wird durch den Preis ein Ausgleich geschaffen. Der hat aber den Nachteil, dass man die Informationen, die man braucht, wenn man investieren will, zu spät bekommt. Man erfährt über den Markt zu spät, dass zu viel Schuhe produziert wurden. Die Folge ist, der Schuster geht pleite und stirbt an Hunger, weil er seine Schuhe, von denen insgesamt zu viel produziert wurden, nicht mehr verkaufen kann. Aber inzwischen hat die Menschheit ja aus sich heraus eine viel überlegenere Informationstechnologie entwickelt. Es ist nicht mehr diese Steinzeit-Information über den Geldschein auf dem Markt, sondern wir haben die Computer, die Möglichkeit, Warenveränderungen schon im Supermarkt tagtäglich zuverlässig zu erfassen. Wie viele Waren der und der Kategorie sind heute rausgegangen? Wo ist eine größere Nachfrage? Wo müssen wir mehr haben? Und das sind alles Dinge, die dann zentral zusammengefasst ausgewertet werden können. Dann weiß man, aha, in dieser derzeitigen Ordnung produzieren wir zu kostspielig und zu wenig Schuhe. Wir müssen dann Möglichkeiten finden, sie billiger und in größerer Zahl herzustellen, damit also die Schuhe nicht zu teuer werden. Und das wird dann verarbeitet und geht die Ansage an die entsprechende Industrie. Wenn da noch Schuhmacher sind, die freie Kapazitäten haben, dann sollten sie anfangen, damit zu produzieren. Oder wenn zu wenig Schuhwerke da sind, dann sagt man, wir müssen neue bauen. Und zwar so rechtzeitig, dass da keine großen Reibungen entstehen und keine Verluste auftreten. All diese Möglichkeiten, die jetzt schon im privaten Bereich genutzt werden, also in der Privatwirtschaft, die können wir dann in der Volkswirtschaft noch effektiver einsetzen. Man muss sich mal klar machen, man sagt immer bloß keine staatliche Wirtschaft und keine Planwirtschaft. Naja, mein Gott, so ein Konzern wie Siemens oder General Motors, die sind mächtiger als Staaten, als Irland. Die haben ein größeres Sozialprodukt und die haben innerhalb ihres Verfügungsbereichs natürlich eine Planwirtschaft. Die haben keinen Markt, sondern da wird eben geplant, so und so viele Autos für Südamerika, so und so viel für Nordamerika, den Typ für Asien und so weiter. Und dann wird eben produziert, aber in dieses Plansystem fließen Informationen über den Markt und darüber hinaus über informationelle Systeme, Börsen und so weiter ein, sodass sie also strategisch planen, dann und dann müssen wir für Südamerika die und die Menge Autos zur Verfügung haben, damit also keine Überhitzung stattfindet, die Autos nicht zu teuer werden und, und. Das heißt, wir haben schon die Planwirtschaft eingebettet in die Marktwirtschaft. Und daran wird sich nichts ändern, es wird nur noch besser werden. Weder wird der Markt abgeschafft, noch wird irgendwie gewaltsam eine bürokratische Zentralwirtschaft etabliert werden, sondern wir werden diese modernen Informationssysteme als Ergänzung zum Informationssystem Markt nutzen, um nach Möglichkeit, 100%ige Garantien gibt es ja nicht, nach Möglichkeit Ungleichgewichte zu vermeiden oder sie doch so praktikabel zu halten, dass man mit ihnen rechtzeitig fertig wird, ohne dass eine große Wirtschaftskrise entsteht. Diese Möglichkeit haben wir und das gilt auch für den Austausch im internationalen Maßstab. Der Austausch über die Grenze geht jetzt nach dem Prinzip, des wechselseitigen Vorteils oder Nutzens vor sich, wird nicht mehr räuberischer Freihandel betrieben. Und da kann man eben auch den zweiseitigen Tauschhandel durch den Ringtauschhandel ergänzen, dass man also dann, das ist alles schon erprobt, das geht, das kann man sehr schnell auch ermitteln, wie man es am besten macht. Mit der Computertechnologie sind Informationen sofort greifbar, die man braucht, um ein Geschäft beispielsweise mit Rumänien abzuwickeln oder mit der Tschechoslowakei oder mit Südamerika. Alles das sind Möglichkeiten, die im alten System entwickelt, entdeckt und zu einer gewissen Reife entwickelt wurden, die wir jetzt noch besser für das Ziel Förderung des Gemeinwohls einsetzen können. Da braucht man gar keine Angst davor zu haben. Es wird keine Wiederholung des bolschewistischen Experiments geben. Da haben wir gelernt, dass das nicht geht. Aus ganz naheliegenden Gründen kann man ein so komplexes Leben, das ein Leben wert sein soll, in einer modernen Gesellschaft nicht durch eine Zentralverwaltungswirtschaft aufrechterhalten. Geht nicht. Wir werden ein gemischtes System haben. Wir werden einen privaten Unternehmenssektor haben, wo dann die Produktionseinheiten zwar Volkseigentum sind, aber nicht zentral verwaltet werden, sondern sie werden als Lehen, als Leihgabe an schon durch Tüchtigkeit ausgewiesene Leitungsgremien verpachtet. Sie können dann wie ein Pächter ihren privaten Vorteil suchen nach Maßgabe dessen, was im Gesamtinteresse notwendig ist. Da müssen bestimmte Grenzen eingehalten werden, da müssen dann ganz bestimmte Wertvorstellungen respektiert werden, damit eben die Produkte nicht die Menschen vergiften, sondern das menschliche Leben fördern. Das ist alles denkbar, es ist alles schon vorausgedacht, es ist alles der Möglichkeit nach schon vorhanden. Und wir werden das dann entwickeln in dieser gemischten Wirtschaft. Und was die Privatwirtschaft nicht mehr leisten kann, zum Beispiel, wenn sie durch technischen Fortschritt die lebendige Arbeitskraft überflüssig macht, also rationalisiert, Computer stellen, das her, was vorher eben von Menschen hergestellt wurde, dann fallen diese Menschen, die freigesetzt werden, in der Privatwirtschaft nicht ins Nichts, sondern sie gehen über in eine dann allerdings durchgeplante Eigenwirtschaft des Staates, Eigenwirtschaft der Länder, der Kommunen, der Genossenschaften und der Familie. Da wird jeder die Garantie haben, durch Einsatz seiner Fähigkeit und seiner Arbeitskraft die Lebensgrundlage für sich und seine Familie zu erwirtschaften. Er wird nicht mehr fürs Nichtstun bezahlt, was ja heute der Fall ist, wenn jemand Hartz IV bekommt, da wird er dafür bezahlt, dass er seine Hände ruhig hält und nicht in wertvolle Produkte umsetzt. Dafür gibt es keine Chance mehr. Das alles fällt weg. Und das, was die Menschen wirklich brauchen, werden sie in der Eigenwirtschaft auch produzieren, mit der Sicherheit, dass sie also nicht brotlos sind, dass sie nicht verhungern müssen, dass sie nicht das Gefühl haben, überflüssig und Kostgänger der Übrigen zu sein. Alles das wird eine völlig veränderte Atmosphäre schaffen. Wir werden dafür sorgen, dass alte Menschen nicht mehr auf den Schrotthaufen geworfen werden, nur noch durchernährt werden bis zum Tode, wo man dann eben schon wartet, dass sie möglichst früh sterben, damit es billig wird, sondern sie werden mit dem, was sie in ihrer Lebensarbeit an Fähigkeiten in sich aufgehäuft haben, weitergeben können, indem also ganz neue Formen, zum Beispiel der Gemeindewirtschaft, entwickelt werden, Reparaturbetriebe, wo dann auch die Kinder mal in Produktionsstätten unmittelbar sehen, woher kommt es denn, was wir zu Hause im Kühlschrank haben, woher kommt es denn, was wir da also mit Elektrizität in Gang setzen. Das können sie alles wieder erfahren und erlernen, was heute ja den Kindern völlig vorenthalten bleibt. Die werden auch gezogen in einer Umgebung, wo sie gar nicht mitbekommen, was das der Ernst des Lebens überhaupt ist, was der Vater macht, wenn er rausgeht und abends abgekämpft wiederkommt, damit, wo die Mutter hingeht. Was machen die da eigentlich? Das wird er dann wieder sehen. Es wird eine völlig veränderte Art des Lebens sein, wo die Menschen froh und heiter in sich die Kraft entdecken, selbst zu sein. Nicht gelebt zu werden, sondern selbst zu leben. Das ist der große Unterschied zwischen der Gesellschaft heute. Wir werden manipuliert, in unseren Köpfen wird Unordnung gestiftet, damit wir für die fungibel sind, die mit unserer Lebens- und Arbeitskraft Macht und Reichtum anhäufen. Für ihre Zwecke. Gegen unser Interesse. Das hört auf. Da sollte man also auch gar nicht jetzt mit Rachegelüsten kommen oder so weiter. die Gesellschaft, die sogenannte Liberalkapitalismus war, hat die Voraussetzungen geschaffen, auf der dann eine nationalsozialistische Gesellschaftsordnung entstehen kann, wo die Tüchtigkeit des Einzelnen, die Persönlichkeit im Vordergrund und im Mittelpunkt steht und eben der Gemeinnutz vor Eigennutz geht. Aber Gemeinnutz heißt, das ist auch mein Nutzen, denn ich gehöre ja zum Gemeinwesen. Ich bin von einer Doppelnatur. Ich bin ein Individuum, das mal für sich sein will, mal abschalten will und nichts zu tun haben will mit Verantwortung und Pflichten. Auf der anderen Seite aber kann ich so als für sich seiendes Individuum gar nicht überleben. Ich muss ja natürlich sehen, dass die Gesamtheit, der Organismus lebt. Dann lebe ich auch als Einzelner. Nur in einem Organismus, der mein Organismus ist. Das Gemeinwesen ist mein Organismus. Ich bin nur dadurch, dass das Volk ist. Und diese Einsicht allein verändert auch die Einstellung zum Volk, verändert die Einstellung zu den Leistungen, die wir als Privatperson für das Ganze bringen müssen. Da fängt es an mit dem Wehrdienst. Ich muss bereit sein, mein Leben zur Rettung und Erhaltung des Volkes zu geben. Das ist das, was der Soldat schwört, wenn er in die Bundeswehr einzieht. Nicht wahr, dass er sich verpflichtet, das deutsche Volk, das steht da noch, das deutsche Volk tapfer zu verteidigen. Und wenn wir wieder mal eine Wehrmacht haben, dann ist das wieder Realität. Das ist die äußerste Form des Dienstes für das Gemeinwesen. Und dann gibt es viele Zwischenstufen, die weniger fordernd sind, die mich aber als Steuerzahler in Anspruch nehmen. Ich muss dann einen Teil dessen, was ich mit meinen Händen und meinen geistigen Kräften schaffe, als Geld eingelöst habe, muss ich dann in den Staat abgeben. Damit wird deutlich, dass ich eben auch nur existieren kann, wenn der Staat über die Steuern das ermöglicht, was notwendig ist. Aber dann kann man auch sagen, die Steuerlast wird entscheidend sinken. Heute werden wir erdrückt von der Zinslast des Staatskredits. Nun, der erste Schritt der nationalsozialistischen Regierung wird sein, alle Staatsschulden gegenüber dem privaten Bankenapparat zu annullieren. Weil das resultiert alles nur aus der Beraubung des Gemeinwesens als solchem. Was die Banken an Geld angehäuft haben, das sie dann dem Staat leihen, haben sie mehr oder weniger über einen Raubmechanismus an sich gebracht. Und die erste Form der Wiedergutmachung ist die Enteignung. Sie müssen dann eben sagen, okay, die Banken werden verstaatlicht mit allen Guthaben. Das sind also Regelungen, die dann im Einzelnen durchdacht werden müssen, damit es also vernünftig zugeht. Aber die Steuerlast wird sich schon allein dadurch entscheidend verändern. Und dann fallen die ganzen Soziallasten weg. Denn die Menschen werden in die Lage versetzt, sich selbst zu ernähren durch ihre Arbeit. Sie werden nicht durch ein sogenanntes Transfereinkommen über Hartz IV oder über irgendwelche Leistungen, für die sie keine Gegenleistung bringen, am Leben erhalten, wenn das alles fällt weg. Und damit geht die Steuerquote entscheidend zurück. Und dann die Kredite, die die staatlichen Banken an die gewerbliche Wirtschaft geben, die werden auch verzinst. Nicht mehr so wie heute mit 11% oder 14%, nein, vielleicht zu 2%, höchstens 4%. Aber diese Zinsen, die gehen in den Staatshaushalt und werden vom Staat verausgabt. Umso weniger Steuern müssen wir zahlen. Alles das sind Dinge, die zunächst heute nur eine Möglichkeit sind, Zukunftsmusik, aber die in allerkürzester Zeit Wirklichkeit werden. Weil in dieser Krise geht es darum, innerhalb von möglichst kurzer Zeit diesen Ausweg zu finden. Wir können da nicht jahrelang zuwarten, dann gehen wir alle zugrunde. Aber ich bin sicher, der Geist, ein Volk ist Geist, ist unsterblich. Einzelvölker können sterben, aber insgesamt die Menschheit, das ist das Dasein Gottes in der Welt, ist unsterblich und sie wird intelligent genug sein, die Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen. Wir sollten also nicht die Ohren hängen lassen. Krise ist das griechische Wort für Entscheidung. In einer Situation, die man Krise nennt, entscheidet sich's, in welche Richtung man aus ihr herausgehen will. Krise ist nie das Ende, sondern immer nur der Anfang von etwas Neuem, das so bisher noch nicht gegeben hat. Und da sind wir wiederum in einer glücklicheren Lage. Bei uns gibt es schon eine Spanne von 12 Jahren Erfahrung mit diesem neuen Prinzip der Volksgemeinschaft. Und man sollte sich wirklich die Mühe machen, ganz genau hinzuschauen, was war das in diesen 12 Jahren, was ist da geleistet worden, wo waren noch Engpässe, wo ist einiges schiefgelaufen. Und dann darf man nicht vergessen, dass ja diese Entwicklung hin zum Heil abrupt unterbrochen wurde durch den Krieg, den grausamsten Krieg, den die Menschheitsgeschichte kennt, den nicht das Deutsche Reich wollte, den nicht das Deutsche Reich angefangen hat, sondern das Ergebnis einer systematischen Einkreisungspolitik mit dem Ziel der Zerstörung des Deutschen Reiches. Die Churchill'sche Politik der Kriegsausweitung mit Millionen von Opfern entsprach durchaus der britischen Kriegsdoktrin, die der Chefideologe und ständige Staatssekretär im britischen Außenministerium Sir Robert Vansittart im September 1940 als Handlungsanweisung für britische Diplomaten festgelegt hatte. Der Feind ist das Deutsche Reich und nicht etwa der Nazismus. Und diejenigen, die das noch nicht begriffen haben, haben überhaupt nichts kapiert. Alle Möglichkeiten für einen Kompromiss sind passé. Und jetzt muss der Kampf bis zum Ende geführt werden. Und zwar bis zum bitteren Ende. Wir haben mehr als genug von Friedensangeboten von Leuten wie Dallerus, Gördeler, Weissauer und Konsorten. Die britische Außenpolitik machte demnach in ihrem unbedingten Kriegswillen keinerlei Unterschied zwischen Karl Gördeler, einem der führenden Köpfe des deutschen Widerstandes, und Mitgliedern der NS-Führung wie Joseph Goebbels. Als Vansittart hörte, dass Lord Halifax, der britische Botschafter in Washington, vorschlug, die Verhandlungen ernst zu nehmen, war er mehr als beunruhigt. Er war ein Parteigänger Churchills, der meinte, der Krieg müsse unter allen Umständen durchgefochten werden, da Deutschland eine Bedrohung des Empires darstelle. Dieses Dokument ist überaus entlarvend, denn es sagt sehr deutlich, dass die Bedrohung nicht vom Nazismus, sondern von Deutschland und der deutschen Reichsidee ausgeht, gegen die England seit 75 Jahren gekämpft habe. Hier haben wir ausdrücklich die Einstellung dargelegt, dass höchstrangige britische Politiker ganz andere Ziele mit dem Krieg verfolgten als die Menschen, die dessen Lasten zu tragen hatten. Das müssen wir begreifen. Wir müssen uns von diesem Bann, den die Umerziehung und die Lügenpropaganda des Feindes über uns gelegt hat, zerbrechen. Und dann werden wir die guten Seiten als gute Seiten erkennen und nicht als Teufelswerk. Und dann wird unsere Fantasie angereichert durch die Erfahrung dieser Entwicklung, die jetzt in der Katastrophe zu einem Ende kommt, eine Möglichkeit schaffen, die Nationalsozialisten 1933 bis 1939 noch nicht hatten. Und alle Völker drängen jetzt in diese Richtung, weil das Phänomen des Liberalkapitalismus hat den Ruin weltweit bereitet und die Katastrophe zu einer Weltkatastrophe gemacht. Und dann werden wir mit vereinten Kräften einer Welt, der ein sehr hohes Niveau an Geistigkeit schon erreicht hat, neu gestalten. In Zusammenarbeit nicht durch Kriege, sondern durch ganz neue Formen der Vergemeinschaftung der Interessen. Und jedes Volk hat das Interesse zu sein und seine Fähigkeiten zu entfalten, aber nach seiner Art, nicht nach der Art von anderen, die dann als Herrscher auftreten mit dem Anspruch, dass ihre Maßstäbe und ihre Wertvorstellungen umzusetzen seien. Damit wird Schluss sein. Das hat Ahmadinejad in seiner UNO-Rede und in seinem Interview kürzlich in den USA klar gemacht. Die Welt wird sich nach anderen Vorstellungen organisieren. Und das, was heute die USA verkörpern, dahinter steht die jüdische Finanzmacht, hat abgewirtschaftet. Das wird jetzt offenbar und das ist Grund zu großem Optimismus. Wir haben allen Anlass, froh und hoffnungsvoll in die Zukunft zu schauen, wohl wissend, dass jetzt eine schlimme Strecke auch des Schreckens noch vor uns liegt. Aber mit der Gewissheit, dass daraus eine neue Welt entsteht, mit der wir leben wollen, in der wir leben wollen, das sollte uns eine Entschädigung sein für alles, was jetzt auf uns zukommt.